Moin Moin, hier ist Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Haben Tiere eine Seele? Ja, ich glaube, dieses Thema ist sehr komplex. Gehen wir mal davon aus, Menschen haben eine Seele. Ne? Man sagt ja, Menschen haben eine Seele und die Seele wandert dann in den Himmel oder halt in die Hölle, ne? Je nachdem, ob man ein guter Mensch war oder ein schlechter Mensch war. So, Tiere. Haben Tiere eine Seele? Und wenn ja, bei welchem Tier fängt das an? Bei der Ameise? Bei welchem Tier hört das auf? Beim Elefanten? Tiere werden geboren, um anderen Tieren als Nahrungsquelle zu dienen. Und ja, gehen wir mal davon aus, Tiere haben Seelen. So, es gibt Millionen von Fischen. Fischen. Und ja, wenn ein Blauwal, ein Pottwal oder sonst irgendein größerer Fisch, obwohl ich glaube, ein Pottwal gehört gar nicht zu den Fischen. Oder waren das die Delfine? Ich weiß das gar nicht. Ich glaube, das waren die Delfine, die nicht zu den Fischen gehören. Und wenn man mal so drüber nachdenkt, ne? Weil viele Tiere sind ja sehr intelligent, ne? Zum Beispiel mein Hund, die Elli oder Katzen oder ja, andere Tiere. Ein Adler sieht von oben eine Schlange und dann fängt er sie. Und es gibt auch dann Adler oder größere Vögel, die lassen die dann auf einen Stein fallen, von ganz, ganz, ganz, ganz oben drauf, rauf auf den Stein und dann ist die Schlange kaputt und dann können sie die Schlange essen, fressen. Und zeugt Intelligenz davon, dass man eine Seele hat. Ne? Gut, bei manchen Menschen denke ich auch, also du hast deine Intelligenz mit dem Löffel gefressen. Und deshalb, wenn Tiere eine Seele haben, ne, wo fängt das an? Und wie gesagt, andere Tiere dienen anderen Tieren als Nahrungsquelle. Ne? Jeden Tag werden Millionen, Milliarden von Tieren getötet und erlegt, um halt dann anderen Tieren als Nahrungsquelle zu dienen. Und denkt mal drüber nach. Ne? Haben Tiere eine Seele? Und bei welchem Tier fängt das an? Ne? Wie gesagt, Hund, Katze, Maus. Ach ja, wollte ich nicht mal so in den Raum werfen. Und aber wie gesagt, also bei welchem Tier fängt das an? Ne? Weil meiner Meinung nach, ich bin auch nicht ganz wach, meiner Meinung nach, also meine persönliche Meinung, ist, wenn ein Tier Intelligenz zeigt, dann muss es ja praktisch eine Seele haben, ne? Guckt mal, Schweine, ne? Schweine sind ganz intelligente Tiere, ne? Wirklich sehr intelligent und haben die dann eine Seele? Hm? Aber ich glaube, dieses Thema, da kann man beweisen kann man das nicht, weil die Seele hat ja noch kein Mensch gesehen, ne? Und so ist das Leben. Man wird geboren, um für andere zu sterben. Na gut, außer wir Menschen. Wir werden geboren, um... Ich sag's jetzt nicht. Und... Soll ich's sagen? Nein, ich sag's nicht. Wir werden auch geboren, um zu sterben. Und deshalb... Und man sollte... Als Mensch, sich nicht durch die Gegend, ich sag's jetzt einfach, nicht durch die Gegend hoppeln und wenn man meint, irgendwann ist der Zeitpunkt gekommen, nein, das sag ich jetzt nicht. Und es fällt alles auf einen irgendwann mal zurück. Ne? Und wenn man mal irgendwann alt ist, gut, Alter ist natürlich relativ, ab wann ist man alt, ne? Und man ist immer so alt, wie man sich fühlt, ne? Und man sollte schon sein Leben versuchen, so gestalten, damit man irgendwann einen guten Abgang machen kann und nicht meinen, oh, ich bin jetzt fast 50, ich habe was verpasst, ich muss jetzt nochmal auf die Kacke hauen. Ne? Also, das ist meine Meinung, das ist meine persönliche Meinung. So viel erstmal zu dem Thema. Wie gesagt, ich bin noch nicht ganz wach und euch allen noch einen angenehmen Tag. Und ja, in diesem Sinne, Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Bleibt mir gewogen.